wieder hinaus in strahlendem Licht, wieder hinaus mit frohem Gesicht, grell wie ein Clown, das weiße Antlitz bemalt, zeig deine Kunst, denn du wirst ja bezahlt. Du bist nur ein Gaukler, nur ein Spielball des Glücks, zeig deine Kunst. Es recht der Menge find ihr Applaus. Wenn du versagst, lacht man dich aus. Heute da, morgen dort, was macht es? Heute hier, morgen fort, was macht es? Reicht das Glück dir die Hand, rasch greif zu. Champagnerglas betrachtet, sieht man es strahlen aus Goldpokalen. Ein holdes Bild erwacht, für das man einst geschmachtet. Zwei weiße Arme, ein roter Mund und plötzlich leuchten auf des Glases Grund. Zwei Märchenaugen, wie die Sterne so schön. Zwei Märchenaugen, die ich einmal gesehen, kann nicht vergessen. Nicht verlassen, mein verlorenes Glück. Du Traum der Liebe, den ich einmal versäumt. Du Traum des Glückes, den ich einmal geträumt. Du heulst, du Märchen. Hey!